Und nun das Update. Update. Update. Update. Update. Jungs, ich muss euch was ganz schön Peinliches hier nochmal ganz öffentlich gestehen. Was? Was Peinliches? Da sind wir jetzt ganz Ohr. Als ich dieses Online-Meetup vorgeschlagen habe, war mir nicht bewusst, dass der 9. November ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte ist. Du hättest das einfach nur ownen müssen, Dominik. Das war. Ja, ich neige dazu, zu ehrlich zu sein. Aber ja, im Nachhinein ist es ganz schön peinlich. Aber nein, mir war das mit meinen nunmehr fast 40 Jahren tatsächlich nicht bewusst, aber dass das Moment, so ein historisches Datum ist. Moment. Du redest hier von dem Online-Meetup. Was ist denn das überhaupt? Und warum reden wir hier in so einer Art Teaser-Folge drüber? Ja, Jürgen, das ist dein Bier. Okay. Ich glaube, Dominik war sich nicht bewusst, dass wir das jetzt tatsächlich als Teaser verwenden wollen. Aber keiner hat danach verlangt und das ist uns Grund genug, es trotzdem zu tun. Wir laden mal wieder zu einem Online-Meet-and-Greet. Ja, die Zeiten sind hart, wir sind alle wieder hier im Lockdown und wir haben gedacht, so ein bisschen zwischenmenschliche Nähe und sei es nur am Bildschirm, ist doch was Schönes. Ja, mit euren Lieblingsgeschichtspodcastern und mit uns. Ja, das Ding ist, weil er sagt, mal wieder, wir haben das im April, also just zum Beginn von Corona schon mal gemacht und da gab es zu Recht Beschwerden, weil wir das nur auf Twitter angekündigt haben und diesmal haben wir es auf Facebook angekündigt und wir hauen jetzt, und auf Twitter, und jetzt haben wir eben diese kurze Episode noch raus. Also lasst euch nicht verwundern, warum ihr das jetzt in eurem Feed habt. Und ignoriert es einfach zwangsweise, falls ihr da nicht interessiert seid. Ansonsten schaut einfach mal in den sozialen Kanälen vorbei. Da wird der Link zu dem unabhängigen und nicht installationsnötigen Tool, welches wir verwenden, namens Jitsi, gepostet. Und wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Ja, denn wir können Country und Western. Wir können Facebook und Twitter. Ja, und wundert euch nicht, wenn demnächst das Telefon klingelt und euch noch jemand per Telefon dazu einlädt. Einfach nicht wundern. Die Akquise ernst. Einfach nicht wundern. Kostet ja nichts mehr heutzutage. Dann, wir sehen uns am 9. November. Uhrzeit wäre noch gut. 20 Uhr. Oh. Da ist einer vorbereitet. Und wer nicht da ist, der verpasst was. Ja, der ist nicht da. Ist das eigentlich eine Pflichtveranstaltung für jemanden wie mich jetzt zum Beispiel? Jemanden wie mich? Meines Standes. Du, ich meine, das ist halt die Chance, dass du dich in der Liebe deiner Fans suhlst, so wenn du darauf verzichten kannst und willst, dann your choice. Und damit meinst du Dominik und meine Wenigkeit. Ja, genau. Ich bringe euch Liebe. Also gut, ich glaube, wir machen jetzt hier den Deckel drauf, weil es hat ja so keinen Zopf mehr. Es wird nur albern. Kommt vorbei, sonst. Sonst bringen wir euch Liebe. Ja. Punkt. PS, das Jahr ist 2020. Wer das später hört, der darf mir eine Postkarte schreiben. Schreibt mir auf Twitter, dann tauschen wir Adressen aus und Postkarten. Tschüss!